Einäugige Riesen. Jetzt stell dir Heraklit vor, wie er kurz vor seinem Aufbruch nach Karthago zum Artemis-Tempel ging. Er wollte die Göttin bitten, ihn auf seiner Reise zu beschützen. Artemis war die Göttin der Natur, der wilden Tiere, der Pflanzen und der Kinder. Es hieß, sie könne durch die Luft fliegen, sehen und hören, was in hunderten Kilometern Entfernung passiert und sogar Tiere und Pflanzen erschaffen. Man erzählte sich auch, dass sie schreckliche Krankheiten heilen konnte. Aber wenn sie sich über die Menschen ärgerte, dann wurde sie furchterregend. Dann schnappte sie sich ihren magischen Jagdbogen und ihre Pfeile und beschoss die Menschen vom Himmel aus mit Krankheiten, bis sie reihenweise starben. Also betete Heraklit zu Artemis, sie möge ihn vor Krankheiten, wilden Tieren, Stürmen und anderen Übeln schützen. Der Artemis-Tempel war das größte Bauwerk, das Heraklit je gesehen hatte. Und auch sonst kannte kaum jemand in der damaligen Zeit ein ähnlich imposantes Gebäude. Die Leute kamen von weit her nach Ephesos, nur um den Tempel zu bewundern. Er galt als eines der 7 Weltwunder. Die übrigen 6 waren ebenfalls besonders eindrucksvolle, prächtige Bauten oder Statuen. Der Tempel war ungefähr so groß wie ein heutiges Fußballfeld, etwa 115 Meter lang und 55 Meter breit. Und er ragte 30 Meter hoch auf. Er war aus strahlend weißem Marmor gebaut und wurde von 120 Marmorsäulen getragen. Im Inneren befand sich eine riesige, wunderschöne Statue der Göttin Artemis, die mit Gold und Silber überzogen war. Gemälde, Juwelen und weitere Statuen schmückten die Wände. Nachdem Heraklit im Tempel gebetet hatte, verabschiedete er sich noch von seinem zweiten Lieblingsort in Ephesos, dem Theater. Das war ebenfalls ein großes Gebäude mit vielen Marmorsäulen, in dem Schauspieler Stücke über das Leben der Götter und die Abenteuer verschiedener Helden aufführten. Heraklit liebte diese Stücke und träumte davon, eines Tages selbst heldenhafte Abenteuer zu erleben. Vielleicht würde dann sogar jemand ein Stück über ihn schreiben. Auf dem Weg zum Theater traf er ein paar Freunde, die ihn gesucht hatten, um sich von ihm zu verabschieden. Die Reise nach Karthago und zurück würde viele Monate dauern, und damals gab es natürlich noch keine Telefone oder Computer. Wenn man zu einer weiten Reise aufbrach, konnte man seine Freunde also lange Zeit nicht sprechen. Vielleicht sogar nie mehr. »Warum willst du weg, Heraklit?« fragten seine Freunde. »Mein Vater segelt nach Karthago und er möchte, dass ich ihn begleite.« »Mach das bloß nicht«, rief einer aus der Gruppe. »Das ist viel zu gefährlich. Außerhalb von Ephesos wimmelt es vor Ungeheuern. Hast du noch nie von den riesigen Zyklopen gehört? Die werden 4 Meter groß, habe ich gehört, und fressen Menschen. Sie sollen nur ein einziges Auge haben, genau in der Mitte des Kopfes.« »Von denen habe ich auch gehört«, rief ein rothaariges Mädchen. »Und außerdem von Hexen, die dich mit leckerem Essen in ihr Haus locken. Aber sie mischen einen Zaubertrank hinein, und wenn du es isst, verwandelst du dich in ein Schwein.« »Das stimmt.« Der erste Junge war so aufgeregt, dass seine Nase zu laufen begann. »Und dann gibt's noch die Sirenen. Das sind Seevögel mit menschlichen Köpfen, die auf schroffen Felsen mitten im Meer lauern. Sobald ein Schiff vorbeikommt, heben sie ihre Menschenköpfe und stimmen die bezauberndsten Lieder an. Niemand, der ihren Gesang hört, kann ihm widerstehen. Du segelst näher und näher, weil du unbedingt lauschen willst, und zack, zerschellt dein Schiff auf den Felsen und die Sirenen greifen dich an und zerreißen dich in Stücke.« »Ach, das schreckt mich nicht«, versicherte Heraklit, obwohl ihm jetzt doch ein wenig mulmig war.